Du hast ja schon öfters hier vorgetragen in diesem Raum. Ich erinnere mich an eine Komplettlesung der Reise nach Petuschki. Es war ein anderer Raum. Sehr anders. War noch nicht so schön betoniert. Ja, die versprochene Komplettlesung der Brüder Karamasow musste dann leider ausfallen. Aber dafür hast du heute vielleicht auch ein paar schöne Texte mitgebracht. Ich dachte, ich lese drei Kapitel aus dem Schwarzbuch der negativen Emotionen. Die Kapitel heißen Speerspitze der Gentrifizierung und fangen so an. Ich fange mal an zu lesen. Seit Nikola mir zugeteilt wurde, hat mein Leben wieder Inhalt und Sinn und Struktur bekommen. Dabei war ich in der Strukturlosigkeit davor durchaus auch zufrieden. Ich mochte sie tatsächlich sogar sehr. Doch heutzutage wird ja nichts so groß geschrieben wie die Tagesstrukturierung. Schon der Tag ihres Einzuges war von einer besenharten Struktur. Ein lärmendes Sturmknigeln riss mich aus meinen Träumen und schon im nächsten Moment standen Möbelpacker, Klempner, Elektriker, Nikola und ihre Koffer und Taschen im Korridor. Sie traten sich nicht lange auf die Füße. Mein Angebot nach Kaffee lehnten sie ab, zum Glück, denn ich hatte gar keinen Kaffee mehr im Haus. Sie prüften die Rohre und die Leitungen, die Wände und Türen und Nikola schob mich über den Flur zurück in mein Zimmer, drückte mich an die Wand und legte mir ihre Finger auf die Lippen. Ihr Atem strömte Wärme in mein Gesicht und war so warm, dass ich schon jetzt mich von allem Vorherigen verabschiedete. Der ist ganz neu, der Text, also ich bin selbst immer überrascht von dem, was kommt. Wer bist du und wo kommen all diese Leute her und wann gehen sie wieder, fragte ich Nikola. Es sollte sich herausstellen, dass sie noch eine Weile bleiben würden. Später saß ich am Tisch und trank einen Kaffee aus den letzten Resten, die ich zusammenfegen konnte. Der hätte niemals gereicht für ein halbes Dutzend Mittelständler, um ein halbes Dutzend Mittelständler zu bewirten. Entschuldigung. Nikola sah mir angewidert zu, an den Herd gelehnt, den die Wohnungsgenossenschaft in jeder dieser Wohnungen installiert hatte. Gemeinschaftswohnungen sind das. Sie sagte nichts. Ich sagte nichts und dachte noch einmal an ihren Finger auf meinen Lippen. Sicher war sie vor mir gewarnt worden. In den nächsten Wochen taute auch Nikola mehr und mehr auf. Am Morgen trampelte sie den langen Flur entlang, dass die Dielen dröhnten und das Geschirr klapperte. Nicht nur in unserer Gemeinschaftsküche, sondern auch in den Küchen der Gemeinschaftswohnungen über und unter uns. Dann wurden die Schritte jedes Mal lauter, nachdem sie sich die Haare gewaschen hatte, und mit einem Krachen stand sie mitten in meinem Zimmer, mit einem Handtuch um den Kopf gewickelt. »Stehst du auf oder soll ich dir die Fresse polieren?« Danach verschwand sie und ich blieb liegen. An Schlaf war ohnehin nicht zu denken, aber wie sollte ich denn aufstehen? Sie würde noch einmal kommen. Jeden Morgen tat sie das nun und mir mit dem heißen Wasser aus dem Kessel den Arm verbrühen. Meine Haut war knallrot an diesem Arm. Es war reichlich Wasser. Sie kochte sich Tee und Kaffee und den letzten Schluck aus dem Kessel bekam ich. Ich ging zur Küche und mit meinem schlurfenden Gang setzte mich zu ihr an den Tisch in der Gemeinschaftsküche, wo sie mich anlächelte und genussvoll in einen Apfel biss. Ich zündete eine Zigarette an. Der erste Zug bewirkte wie jeden Morgen einen Hustenanfall, der nach Todeskampf klingen musste. Nikola aß ein Butterbrot, stand auf, glitt in ihren Mantel wie eine Katze, strich mir sacht über die rechte Wange mit ihrem Finger, Spitzen, die wieder diesen Duft verströmten. Wie war das nur möglich, dass ich das wahrnehmen konnte, trotz Röcheln und Würgereiz? Sie gab mir einen Kuss auf die linke Wange und verschwand. So, jetzt kommt das zweite Kapitel. Das hat mit dem ersten nicht so viel zu tun, aber ja. Ich bin überall zu früh und dann komme ich zu spät, während in der Zwischenzeit ich mich an unwirtlichen Orten aufhalte. Künstlerische Pause. Ihr könnt jetzt einen Schluck Wasser nehmen. Das ist wie in die Wupper stürzen. Ja, ganz richtig, aus der Wupperbahn. Aus der Schwebebahn herunter in die Wupper und tödlich verunglücken, wie der Elefant. Ist der überhaupt tödlich verunglückt, der Elefant? Junge, das weiß ich doch nicht, sagt der Großvater. Aber aus der Wupperbahn in die Wupper, das ist viel zu unsicher, sagt der Großvater. Das ist ja wie vom blauen Wunder in die Elbe. Da kannst du dir nie sicher sein, mein Kind. Spring vom Uni-Riesen, mein Kind, herab auf den Karl-Marx-Platz. Da bist du sicher. Selbst wenn du im Mendebrunnen landest, mein Kind, der ist zu flach. Da machst du keine Gefangenen. Mendebrunnen, sage ich, das ist gut, sage ich, aber der ist zu weit, um vom Dach des Uni-Riesen aus erreicht zu werden. Ich kannte mal einen, der hat in den Mendebrunnen eine Flasche Fit geschüttet und es hat so geschäumt, dass danach nur noch ein kleines Stück der Spitze herausragte. Das war echt witzig, sagten sie noch Wochen später in der Straßenbahn. Das war echt witzig, sagten sie auf allen Straßen und Plätzen und schütteten ihr Fit in die anderen Brunnen, um die ganze Stadt unter Schaum zu setzen und alles mit dem Schaum zu überschäumen. Schaumflut, riefen sie, eine überschäumende Stimmung war das in der Stadt. Das war echt witzig, sagen sie noch heute, das war noch vor der Gentrifizierung, diese verflixte Gentrifizierung. Seit der Gentrifizierung schäumt kein Brunnen mehr über und wenn doch, dann nennen sie es gleich Kunst. Und Kunst ist ja nicht lustig, geschweige denn witzig. Seit der Gentrifizierung fährt auch niemand mehr mit der Straßenbahn. Höchstens noch mit dem Reisebus, vor allem aber mit dem Longboard. OMG. How long is your longboard? I think mine is much longer, sagen sie. Und dann bleiben sie damit in den Straßenbahnschienen stecken. Denn das kennen sie nicht aus ihren westdeutschen und ostpolnischen Kleinstädten. Dort gibt es keine Straßenbahn, keine Longboards und keine Gentrifizierung. Dort gibt es nur Frust und deswegen gehen sie zu Pegida oder studieren. Augen auf bei der Busliniensuche. Überhaupt heißt es jetzt wieder Leipzig, Dresden, pfui. 45.000 feiern sich selbst auf dem Legida-Platz vor der Oper. Wir waren friedlich 89, wir waren friedlich 2014, wir waren friedlich 1933, denn wir sind die Heldenstadt der friedlichen Revolution. Sieh nur, wie friedlich das Völkerschlachtdenkmal in der Abendsonne steht. Welch friedliche Stadt mit 7 verschiedenen Friedensmahnwachen vor der Oper auf dem Legida-Platz. Oper, treffen wir uns vor der Oper? Großvater sagt, er sei so blind inzwischen auf den Augen, dass nicht mal sein Opernglas, haha, ihm noch was nütze. Er wäre ja immer in die Semperoper gegangen, sagt der Opa, weil er eben in Dresden gewesen sei, Zeit seines Lebens. Er sei auch immer in Dresden geblieben, abgesehen von seinem Ausflug nach Griechenland in den 40ern. Er also wäre höchstens in die Semperoper, aber auch dort war er nie. Und warum dann jetzt noch? Ich sage doch auch vor der Oper, Opa. Überhaupt, Opa, sage ich, was machst du plötzlich solche Wellen? Geh auf den Uni-Riesen, mein Kind, da siehst du was. Und wenn du fliegen willst, flieg. Er kann dieses Jahr nicht mehr kommen, der Großvater mit seinen guten Ratschlägen. Er stieg in die Dresdner Schwebebahn und fuhr weit über die Endstation hinaus. Ach, der Opa, was haben wir gelacht. Ups. Und ich also in der Schwebebahn, in der Wupperbahn, aus der Bahn in die Wupper, wieder zu spät gewesen und dazwischen an unwirtlichen Orten, beispielsweise in einem Regionalzug von Hildesheim nach Hannover um 5.15 Uhr, immer auf dem Rand der Vorhölle, entlang in völliger Dunkelheit und absolut verloren, Saarstedt auf halber Strecke. Das war während der Gentrifizierung und als ich wiederkam, war sie schon durch, die Ateliers eröffnet, die Karawane schon weitergezogen. Wenigstens war ich überall der Erste, könnte ich sagen, schon da, bevor diese verkackte Karawane überhaupt kam, könnte ich sagen, ja, ja, das könnte jeder sagen. Und der Opa hatte am Telefon noch gesagt, bis zuletzt hat er es immer wieder gesagt, Kind, stell dich nicht vor so einen Zug wie dieser Torwart, denn dann ziehst du Unschuldige mit rein. Insofern ist auch das mit dem Uni-Riesen kritisch, aber wenigstens tut es dann niemand anderes. Immer wieder hatte er das gesagt, bis zuletzt, kurz bevor er in die Schwebebahn stieg. Wir hatten ihm so ein Seniorenhandy besorgt und damit hatte er mich noch einmal angerufen. Jetzt geht's hier weiter. um das Guthaben nicht umkommen zu lassen. Umkommen, hatte er tatsächlich gesagt, solche Großväter braucht doch kein Mensch, dachte ich, die einem nie irgendein Backrezept zuschicken, aber jedes Mal diese sogenannten Ratschläge. Zuletzt war ich noch in der Semperoper allein. Auf dem Theaterplatz johlte die Menge wie 1990. Deutschland den Deutschen, Ausländer raus. Sie trugen Fahnen mit schwarzen Kreuzen und Kutten mit weißen Kapuzen. Schnellen Schrittes lief ich zum Bahnhof mit einem Schaudern und schmunzelte doch bei dem Gedanken an die Opferzahlen der Dresdner Bombennacht, die ja durch Erkenntnisse von Historikern zuletzt der Größe einer Pegida-Demonstration angepasst wurden. Diese Stadt ist eben doch ein ganz spezieller Schmelztiegel, dachte ich im Zug am Fenster winkend den Möwen und Schiffen auf der Elbe. Schnell zurück in die Stadt, in der man wie in keiner zweiten den Mythos der Stadt fühlt und mit Füßen tritt, Provinz und Metropole, das kleinstadtgebliebene Berlin. Ich fuhr nach Halle. Drittes Kapitel. Und vorerst auch letztes Kapitel. Nicola ist zurück aus der Klinik. Sie trägt noch ihr Clownskostüm. Irgendwie werde ich immer unsagbar traurig, wenn ich sie so sehe. Nicola, die Gründerin der Hallenser Klinik-Clowns. Nicola sagt, Lachen ist gesund. Klinik-Clowns zur falschen Zeit am falschen Ort, denke ich. Schreckhafte Chirurgen am OP-Tisch. Aber da war sie heute nicht, sagt Nicola. Nicola hat sich auf die Depris spezialisiert, setzt sich zu ihnen in den Raucherraum und zieht eine Flappe und raucht im Clownskostüm. Der Ärmel ist schon etwas gelb vom Nikotinqualm. Es sei eine tierisch witzige Vorstellung gewesen, sagt Nicola. Sie sagt das wirklich, als sie sich das ausgedacht habe. Tierisch witzig. Und die Depris haben meist tatsächlich fluchtartig den Raum verlassen. Wenigstens eine Gefühlsregung, sagt Nicola. Auch Scham ist eine wichtige Regung auf der Gefühlsskala, sagt die psychologisch geschulte Nicola. Oft die einzige, neben unsagbarer Trauer und abgrundtiefen Ekel, das einzige. Bloß nicht in Halle depressiv werden, denke ich. Und das ist gar nicht so einfach. Und dann noch? Aber mir haben sie ja vor die Nase gesetzt, diese Nicola, mit all ihren Handwerkern, die wochenlang die Gemeinschaftswohnung belagerten, mit uns frühstückten, abends Bier tranken, auf provisorischen Matratzenlagern im Korridor schliefen. Sie rissen alle Rohre heraus, ersetzten alte Leitungen, verputzten die Wände, malerten sogar den Fußboden. Es sah immer etwas wüst aus und auch jetzt riecht es noch nach Schnaps in manchen Ecken und Kippen liegen auf dem Boden, doch im Grunde kann ich ja froh sein, dass alles mal gemacht wurde. »Was schreibst du eigentlich?«, fragt Nicola und schaut mich an mit einem Blick, der in mir nichts anderes sieht als ekelhaften Abschaum. »Wenn ich dich so sehe, wünschte ich jedes Mal, ich bekäme bald was Neues zugewiesen. Wenn du wenigstens im Krankenhaus wärst, dann müsste ich deine Fresse nicht noch nachmittags sehen,« sagt sie und setzt sich zu mir an den Tisch, dreht mir eine Zigarette und zündet sie an. Der Filter ist rot gefärbt von ihrem Lippenstift. So, jetzt wart ihr Zeuge des Anfangs dieses großartigen Stücks. Und als nächstes wollte ich noch einen kurzen Text zum Thema Pegida lesen, weil es gerade so schön aktuell ist. Und zwar, Pegida gab es ja auch schon vor, wie lange ist jetzt her? 20 Jahre, genau, so ähnlich, genau. 20 Jahre, genau 20 Jahre, ich kann gerade nicht rechnen. Nein, sind schon 25, wa? Ja, und er ist auch sehr, sehr extrem autobiografisch. Nennt sich Der Frieden von Mutti. Leipzig, Anfang Oktober 1989. Wie schon in den Wochen zuvor gingen wir, mein Freund Kämpfer und ich, auf die Montagsdemo, um die fanatischen Kapitalistenfreunde von ihrer sogenannten friedlichen Revolution abzuhalten. Tausende waren zur Nikolaikirche geströmt, die Menge skandierte: Auf die Straße! Wir sind der Volkszorn! Und immer wieder: Pure Gewalt! Pure Gewalt! Immer mehr Bekannte machten wir unter den selbsternannten Dissidenten aus, Schulkameraden, Nachbarn, unseren Sportlehrer und sogar den Ehemann meiner Mutter. Sie forderten Kapitalismus oder sofort oder 1000 Mark, einen Hubschrauber und freies Geleit für alle. Die Lage hatte sich von Woche zu Woche zugespitzt, bis schließlich die SED-Bezirksleitung mit einem Aufruf an die Demonstranten appellierte, die Schusswaffen diesmal zu Hause zu lassen. Den Text hatte ich als Agitator unseres Gruppenrates verfasst und mein Freund Kämpfer, der Gruppenratsvorsitzende, der von allen nur der kleine Trompeter genannt wurde, wollte die Erklärung auf dem Karl-Marx-Platz verlesen. Doch die Stimmung war bereits so aufgeheizt, dass unser kleiner Trompeter gefallen wäre, hätten wir ihn nicht in letzter Sekunde in Sicherheit gebracht. Die Masse und ihre Wortführer, wie Pfarrer Christian Führer, Superintendent Friedrich Magirius, der Leiter des Gewandhauses Kurt Masur und ihre Mitläufer, wie der Ehemann meiner Mutter, standen uns bis an die Zähne bewaffnet mit Deutschlandfahnen, Springmessern und Schusswaffen aus alten Wehrmachtsbeständen gegenüber. Es mussten auch westliche Provokateure dabei gewesen sein, denn es flogen die ersten Flaschen und kein DDR-Bürger wäre auf die Idee gekommen, Wurfgeschosse zu verwenden, für die man in der Zero-Annahmestelle noch gute Alupfennige hätte bekommen können. Und tatsächlich entdeckte ich kurz darauf die kurzhaarigen Männer, die an neuralgischen Punkten nicht nur Bananen, Waffen und Transparente austeilten, sondern auch Flugblätter, auf denen all jene Parolen vorab gedruckt waren, die später die Seiten in den Geschichtsbüchern füllen sollten. Wir sind der Volkssturm, D-Mark für alle, Deutschland über alles und wir würden Helmut Kohl wählen, las ich schockiert auf dem Zettel. War etwa diese ganze sogenannte Revolution in einem Keller in Buxtehude ausgeheckt worden? Ich nahm mir vor, diese Ungeheuerlichkeit sofort am nächsten Morgen unseren Sicherheitsbehörden zu melden. Doch dazu sollte es nicht mehr kommen. Die Flaschen klirrten, die Massen johlten und immer mehr Sicherheitskräfte wurden zusammengezogen. Allen war klar, dass es heute zur Entscheidung kommen musste. Der Ehemann meiner Mutter hatte mich entdeckt und gab mir einen Stoß vor die Brust. Da sah ich plötzlich eine Frau zwischen den verfeindeten Lagern umherrennen. Ich hörte sie schreien und erkannte schließlich meine Mutter, wie sie mit ganzer Kraft die Menge auseinanderzuschieben versuchte und schließlich zwischen den Fronten zusammenbrach. Die politischen Gegner ließen voneinander ab und umringten die am Boden liegende Frau. Die Ärzte stellten später einen Blinddarmdurchbruch fest. Was nicht so kompliziert gewesen wäre, wäre sie nicht gleichzeitig im 8. Monat schwanger gewesen. An den darauffolgenden Montagen waren weder ich noch der Ehemann meiner Mutter auf dem Karl-Marx-Platz. Wir blieben gemeinsam in ihrer Nähe, sie überstand alles glücklich und brachte Wochen später meine reizende Schwester zur Welt, übrigens eines der letzten Kinder, die noch in der DDR geboren wurden. Die gute alte DDR hatte sich inzwischen der Macht des Pöbels geschlagen gegeben und mein Stiefvater, der nun eine so schöne Tochter in den Armen hielt, wurde darüber auf einmal sehr traurig. Meine Mutter aber hatte entscheidend zum friedlichen Verlauf der Ereignisse in Leipzig 1989 beigetragen. Die Narbe auf ihrem Bauch zeugt noch heute davon. Ah ja, ich hatte vorher vergessen zu sagen, das war auch ein Thementext, ne? Da ging es um das Thema Narben. Und ja, genau. Okay, vielen Dank.